That's right. Real. Real Talk Records. Natán el profeta, el petróleo. Let's go. Dios es tan real como la cera que tus pies sujetan. Menciono su nombre y espíritu se sujetan. Asra. De fanáticos locos nos etiquetan, pero en el mundo espiritual las entidades nos respetan. Comando. Tan real como la luz de ese bombillo, como la presencia que siento cada vez que me arrodillo. Pusiste tu fe en ese gatillo, pero vinieron en manadas y te hicieron picadillo. Sí, yo creo en Dios aunque no lo vea, y espero su venida aunque el mundo no crea. Al que el mundo no vea, todo lo que es evidente, yo predico lo inminente en esta sociedad atea. Allá. Su evidencia es la creación. ¿Cómo en un error puede haber tanta precisión? Su sello es la perfección. Escudriña su palabra y tendrás la iluminación. Dios es real y todo ojo le verá. Toda rodilla se doblará. Lo que me dijeron es verdad. Gott ist real, das wirst du sehen an dem Tag, an dem du vor ihm stehst, dann wird dir klar. Was sie dir erzählten, es war. Gott ist real, was mein Leben bezeugen kann. Komm, ruf meine Gegend in den Zeugenstand. Täglich auf Beutegang, doch errisst mich aus Teufelshand, damit ich als Licht in der Finsternis leuchten kann. Wär Gott nicht real, wird es real gar nicht geben. Der Mensch schmiedet Pläne, doch Gott zieht die Fäden. Seine Existenz offenbaren seine Exzellenz in allem, was er schuf, ex nihilo, evident. Gott ist real, ob du willst oder nicht, und außer ihm ist keine Hilfe in Sicht. Doch sie wollen nichts von Gott wissen, wollen lieber am Block chillen. Niemand soll ihnen etwas sagen, denn sie schieben Bossfilm. Sie führen ein Leben ohne Stoppschild. Doch bevor sie sterben, schreien sie Gott hilf. I believe in you, so wie Bob Dylan. Auch wenn ich dich nicht sehen kann, ich leb auf den Gott. Dios es real y todo ojo le verá. Toda rodilla se doblará. Lo que me dijeron es verdad. Gott ist real, das wirst du sehen an dem Tag, an dem du vor ihm stehst, dann wird dir klar. Was sie dir erzählten, es war. Gott ist so real, Gott ist so real, Gott ist so real und du wirst sehen, es ist wahr. Dios ist tan real, Dios ist tan real, Dios ist tan real y todo ojo le verá. Tan real, como lo que tus oídos están escuchando. República Dominicana, Alemania, Colombia, creyente punto 7 en la casa. Él quería su payola, hay que dársela. Directamente desde el lab, Seven House Music. Mira yo, Dex the producer. Dímelo, Duni. What up? Let's go. Legendary.